Erkenntnis. Der Weg des Schreibers. Da sind das Ziehen und Drücken der Welt. So etwas nehme ich an mir, aber auch an allen anderen Leuten wahr. Alle Menschen haben zu kämpfen. Dieses Dasein ist schwer. Nicht jeder hat es vermocht, das eigene Leben sogleich mit Glück zu erfüllen. Als Schreiber habe ich das meinige abgesichert, weil es mir wichtig erschienen ist, das zu tun. Das habe ich gerne getan. Dabei habe ich meine Vision von einem guten Leben aufgebaut. Sie hat sich im Laufe der Zeit bei mir auf wahrnehmbare Weise ergeben. Da habe ich mein Dasein so intensiv erfahren und gespürt, wie alles für mich sein wird. Etwas Geschriebenes sollte zu etwas Gutem taugen, das in wahrer und rechter Weise berücksichtigt, was uns Menschen vorgegeben wird. Dann drücken wir etwas mit Bestand aus, was auch morgen noch etwas bedeuten kann. Das Wesen der Worte kenne ich gut. Beliebig sollten meine Schriften nicht ausfallen. Es ist mir auch nicht egal gewesen, was in Zukunft einmal kommen wird. Darum baue ich ein Werk auf, an dem ich wachsen kann. Was mir zuteil wird, das möchte ich hierin benennen.